Abschnitt 40 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Totentänzchen 3 Polka. Meister Wurst und Pantalone, Harlekin und andre Narren ziehen auf buntem Faschingskarren Flitter, Tand und Schellenkrone. Kling, kling, mit hellem Glockenton fährt durch die Stadt der Herr Baron. Er nennt sich Prinz von Karneval und liebt Champagnerpfropfenknall und einen Tanz zu zweien und einen Ringelreihen und dann in roter Liebesstunde so einen Kuss mit heißem Munde. Sein Bruder ist der hippe Franz, und was der packt, das bleibt nicht ganz. Und seine Schwester, welche Ehre, ist wohl die schönste Bajadere, die jemals Seidenhemden trug und mit Gefühl die Laute schlug. Jüngst sprach ich zu Cäcilie, was ist das für Familie? Der eine nennt sich Herr Baron, der andere saß im Zuchthaus schon, und du bist eine Dirne. Da rief sie wütend, Hippe Franz, der kam, bat mich um einen Tanz, und still stand mein Gehirne. Ende von Totentänzchen 3 Polka.